sein. Du musst verstehen, ich werd jetzt gehen. Schaust traurig drein, findst das nicht fein? Dir zum Verdruss, ich fliehen muss. Ich habe schon genug gelitten, bin nicht mehr bereit. Keine Zeit, keine Zeit, tut mir leid. Leib war doch bereit, nur einmal reicht, dein Körper bleicht, brauch ihn nicht mehr, du bist so leer. Ich habe schon genug gelitten, bin nicht mehr bereit, keine Zeit. Lass mich entspannen.